D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen. Get ready to make an amazing flexible flyer that was invented here in the USA. Hi and welcome to Activity TV. Hi und willkommen bei Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend, den 24. September. Mein Name ist Moritz Metz und heute wollen wir eine Sache basteln, die es schon erstens ewig lange gibt, die aber sehr wenig Geld kostet, die total Spaß macht und in die Jahreszeit passt. Und zwar basteln wir heute einen Drachen. Anleitungen, wie man Drachen bastelt, die gibt es im Internet natürlich reichlich. Zum Beispiel dieses Video hier. I'm Cliff Quinn and today we're going to show you. Das ist euer gefühlt aus den 80er Jahren, oder Resi? Ja, so 1982. Cliff Quinn ist das also im YouTube-Video wichtiger, aber hier noch im Netzbastelstudio. Theresa Springer, hallo. Hallo. Du bist eigentlich Werklehrerin, ja, könnte man sagen. Könnte aber auch man ausgebildete sagen. Schneiderin und Englisch hast du auch mal studiert. Ich habe alles schon genau studiert. Das heißt, das ist genau das Richtige. Wir gucken uns jetzt heute diese Anleitungen an, wie man einen Drachen bastelt. Vor uns liegt ein Müllsack. Ja, ein blauer Müllsack. Verschiedene Metallstangen. Ein Zollstock. Dann wieder die Scheren. Edding. Schnüre. Ganz viele Stäbe, Bambusstäbe. Und ein bisschen Klebeband. Also alles Sachen, die man eigentlich im Zweifel zu Hause rumliegen hat oder ganz schnell auch mal irgendwo besorgt kriegt. Das braucht man, um einen Drachen zu bauen. Wir machen das gleich in der kommenden Stunde und wir wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln. Mein Name ist Moritz Metz und ich begrüße euch nochmal zu unserer Bastelrunde. Heute an diesem Mittwochabend wollen wir einen Drachen bauen aus einem Müllsack und aus ein bisschen Stangen, Klebeband. Edding. Genau, das ist Theresa Springer, die ist auch dabei. Wir basteln das heute zusammen. Werklehrerin ist Resi eigentlich. Was hast du zuletzt gebastelt mit deinen Schülern? Was habe ich zuletzt gebastelt? Eine Tischtenniskelle. Eine Tischtenniskelle? Okay, wie macht man das? Aussägen? Aussägen und dann in der Kunststoffwerkstatt Kunststoff draufkleben und ein bisschen feilen und dann hat man 0,0 eine Tischtenniskelle. Bier habt ihr auch schon gebraucht oder wollt ihr das noch machen? Bier sind wir gerade noch dabei, aber ich weiß noch nicht, ob das mit den Schülern auch geht. Also, aber in der Uni kann man 120 Liter Bier brauen und da bin ich noch dabei. Okay. Jetzt gucken wir uns das noch mal ein bisschen auf YouTube an, wie das geht mit diesem Drachen. Today we're going to show you how to make a real cool sled kite. Sometimes we use tools that require supervision, like scissors. So have fun creating your kites with an adult helper. Also, man soll einen Erwachsenenhelfer dabei einen haben. Einen Erwachsenenhelfer, die Schere. Ja, ich glaube. Wir haben zwei Erwachsenenhelfer, zwei Schere. Genau, und ansonsten auch ungefähr das Material, was der Herr da hier, das Video ist doch echt aus den 80er Jahren, oder? Ich weiß nicht, sieht so aus. PowerPoint-Präsentationen gelernt in der Volkshochschule. Ja, genau. So, das ist halt wirklich richtig alte DIY-Bastelkultur. Aber das ist nicht so dieses moderne Hipster-Basteln, sondern man versteht's. Also Müllsack, Bambusstangen, Schere, Klebeband. Yardstick. Achso, Yardstick, also ein Metermaß bei uns hier. Ein Magic Marker und eine Zange, also ein Locher habe ich dabei. Ein Locher. Der tut's auch. Ja. So, jetzt zeigen die da in dem YouTube-Video ihre Adresse durch, dann können wir das auch mal machen. Unsere Adresse ist dradiowissen.de und dann durchhangeln zu einer Stunde Netzbasteln. Oder ihr besucht uns auf twitter.com/netzbasteln. Beides beinhaltet Bilder und den Link zum Beispiel zu diesem Video. Aber ihr könnt uns auch einfach jetzt zuhören, wie wir hier diesen Drachen machen. Also er liegt hier erstmal auf so einer schnittfesten Unterlage. Die haben wir diese auch. Müllsack-Sache aus. Das machen wir jetzt machen auch. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Ein bisschen beiseite räumen. Wir schneiden jetzt. Du schneidest den Boden des Müllsacks ab und ich schneide eine Seite ab. Okay, also der Müllsack muss ja in verschiedene Plastikbestandteile zerlegt werden. Genau, aber eine Seite muss noch zusammenbleiben. Wenn man jetzt nähen würde, würde man dazu sagen, da muss der Bruch liegen. Das heißt, man klappt zwei Hälften übereinander und die geschlossene Kante, das ist der Bruch. Der Bruch und den brauchen wir hier jetzt auch. Ganz gerade habe ich es jetzt hier nicht hingekriegt, aber auch es geht. Nicht. Man kann da ja so schön durchsliden mit so einer Schere aus so einem Plastik. So. So, und meinst du, guck mal, hier oben an dem Müllsack, da ist ja quasi so ein Tunnelzug. Und so ein Zurrband, dass man den dann zusammen. Das machen genau, wir auch das machen wir auch weg, ne? Ja, jeder von einer Seite. Schnipp, schnipp. Jetzt zeigt sich, welche Schere schneidet schneller. So, 1 Euro gegen Titan. Man könnte, ich meine, das ist schon krass, man könnte 5. Ich habe gewonnen. Du bist halt erfahren. So, man könnte für 15 Scheren für den Preis von dieser einen kaufen. Das ist natürlich dann auch die Frage. Jedes Jahr eine neue, 15 Jahre lang. Ja. Aber die kleine liegt nicht so gut, die kleine 1-Euro-Schere liegt nicht so gut in der Hand. Ja, wir können ja gleich mal tauschen. So, jetzt liegt der Müllsack also vor uns immer noch zusammengefaltet und jetzt nimmst du ihn auseinander? Nein. Entlang des Bruchs? Das mache ich nicht, sondern der Bruch bleibt liegen. Also genau, weil eigentlich legt man jetzt entlang des Bruches eine halbe Schablone und zeichnet dann um die Schablone herum und kann dann den Müllsack aufklappen und hat quasi den ganzen Drachen. Achso, den doppelten. Mhm. Genau. Okay, dann machen wir das. Aber wir haben ja keine Schablone, deswegen würde ich sagen, wir zeichnen einfach Freihand auf. Genau. Okay, dann springe ich mal weiter. Was wir ja bauen wollen, ist ja nicht so ein klassischer dreieckiger Drache, sondern das ist ein Sled-Drache. Sled heißt, glaube ich, schwedisch Schlitten. Jedenfalls sieht das Ding aus wie ein Schlitten. So, jetzt gucken wir nochmal in dem Video. And I'm going to take a magic marker. Oh yeah. A magic marker. That's awesome. Yeah. So, der hat natürlich jetzt hier eine weiße Folie. Das ist natürlich ein bisschen schöner. Wir haben hier so einen dunklen Recycling-Plastiktaschen-Drachen. Aber naja, da müssen wir es auch anzeichnen. Genau, Stift wir müssen haben wir uns erstmal überlegen, wie groß unser Drachen eigentlich sein soll. Ja, wir waren ja gerade noch beim Laden, beim Blumenladen an der Sonnenallee und die Frau hat uns einfach ganz ohne zu zögern verschiedene Blumenstöcke, Stangen gegeben. Und ich glaube, ich würde zu den längeren von den Bambusstäben tendieren. Die sind ungefähr 70 Zentimeter lang, weil die sind schon auch elastischer als diese Alu. Okay. Genau, dann da lang. Ja. Schneiden. Und jetzt, jetzt zu dieser 16,2er Linie runter. Genau. Hallo, das ist eine Stunde Netzbasteln und wir sind ganz versunken in das Basteln von diesem Sled. Drachen, diesen Müllsackdrachen mit zwei Bambusstangen und schon gut. Sollte zumindest so sein, wenn wir da YouTube vertrauen können, die da so ein Video geschaltet haben. Bei mir ist Theresa Springer und mein Name ist Moritz Metz. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles angezeichnet, oder? Jetzt müssen wir noch diese eine uns lange Linie machen. Fehlt noch unten. Ach so, unten, am Boden, ja, genau. Wie breit der Drachen sein dieser soll. Plan, den wir hier im Netz gefunden haben, das ist so eine Art Schablone, die man auf diesen Müllsack aufzeichnen muss, bevor man ihn ausschneidet. Da müssen wir immer die Maße verdoppeln. Das gestaltet sich etwas schwierig. Nein, aber das ist auch nicht so schwierig. Das ist nämlich hier auch wieder 8,7 mal 2, also 17,4. 17,4, wo ist der? Da ist der Zollstock. Dann haben wir es gleich. Genau, ist noch die letzte Linie. Die letzte. Das ist so eine bisschen asymmetrische, bienenwabige, nicht ganz bienenwabige, aber auf jeden Fall windschnittige Form. Juhu. Die dieser Drache hat so. Der Herr da in dem Video, der hat sich da so richtig so eine Holzschablone gebaut. Der macht das aber wahrscheinlich den ganzen Tag lang hier, solche Drachen bauen. Und der hat Spitzenmusik. Now, I'm going to remove my template. And what I have is the outline of half of my kite. Now remember. Ja, wir haben jetzt auch die Outline von unserem halben Drachen. Genau, und jetzt legt er dann sozusagen diese Kante, die wir nicht geschnitten haben. I cut along this line. I will end up with a full kite when I. Ah, der macht das so richtig mit Gesten auch. Also das geht dann im Radio natürlich nicht so gut. Wir breiten die Arme aus und zeigen den Drachen. Wir haben den Drachen aufgezeichnet und jetzt schneiden wir ihn aus. Ja, hier da wieder eine Schere. Komm, jetzt tauschen wir mal die Scheren. Jetzt tauschen wir. So, jetzt wird wieder geschnippelt. Schnipp, schnipp. So. Okay. Das kann weg und jetzt halten wir den Drachen aus und klappen wir ihn aus. Was? Ah. Ah. Sieht ein bisschen aus wie so ein eckiges, unbeholfenes Herz auch. Oder ich finde, es sieht aus wie ein Polunder. Ah ja, das wie stimmt. Wie so, wenn Pac-Man 1982 einen Polunder angehabt hätte, dann diesen. Okay, stimmt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt geht's weiter. I have two sticks which are made from bamboo. Now if you don't have bamboo, you can get dowels from a home center. Ja, okay, genau. Wir haben aber Bamboo. Hey, there's Bamboo too. Bamboo und es passt wie die Faust aufs Auge. Genau, sehr gut, als hätten wir es dafür vorgesehen. Jetzt ist noch die Frage, wir haben jetzt zwei Bambusstangen auf diesen Ausschnitt gelegt. Ich mache jetzt auch mal ein Foto davon, von der Plastikfolie auf unserer Schneideunterlage und der Risi davor. So. Und das stelle ich ins Netz auf eine Stunde Netzbasteln bei dieradiowissen.de oder auf Netzbasteln bei Twitter. Da könnt ihr sehen, wie der Drache bei uns aussieht. Und den Link zu dem Video? Okay, dann muss man, der macht jetzt der Klebeband an bestimmte Ecken. Ja. Und dann, das können wir auch mal machen. Das können wir machen. Ich nehmen wir schon das schicke Silberne, oder? Das, ja. Das ist auch besonders haltbar. Da muss man immer aufpassen. Klebeband und Folie, das geht ganz schnell schief. Und dann klebt es so doll. Dann reiße ich mal so solche Stücke ab. Und ich lege die so wie der, ich finde, das ist ja ein bisschen der Bob Ross des Internet-Drachenbaus. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja. Und ich lege jetzt so wie Bob Ross, wie der Internet-Drachen Bob Ross, lege ich jetzt ganz vorsichtig das Tape unter den Drachen, sodass die Klebefläche zu uns zeigt und die Stäbe liegen also auf dem Drachen. So, das sieht schon mal sehr gut aus und jetzt und klappst du das? Jetzt klappe ich das Tape auf die Bambusstange drauf. Genau. Dann ist nämlich der Drache an der Stelle nochmal befestigt und versteift und die Stange ist auch gut befestigt und es glitzert auch noch schön silbern. Es glitzert und die Stangen sind bombenfest. So, jetzt hält hier auch diese Bambusstange und jetzt haben wir vor uns einen schon fast fertigen Drachen. Aber die Restmontage, die müssen wir auch noch vornehmen. Natürlich, wir müssen nämlich noch die Schnüre befestigen und das Ganze so ein bisschen ins Lot bringen. Und wie das funktioniert, das werden wir gleich bei einer Stunde Netz basteln. Stay tuned. D-Radio Wissen. That's all we have to do to put the sticks onto the sail. And one more thing we're going to have to do is we're going to have to take and put a piece of tape on this corner and we're going to put a piece of tape on that corner. Das ist der sogenannte, von dir sogenannte Bob Ross des Internet-Drachenbaus. Ein Herr, der in einem YouTube-Video, das wir auf dradiowissen.de verlinkt haben, uns erklärt, wie wir so einen Slide-Kite-Drachen bauen. Wir sind Theresa Springer und Moritz Metz und wir machen heute eine Stunde Netzbasteln zum Thema Drachenbau und sitzen immer noch gemütlich in unserem Berliner Radiobüro. Und jetzt müssen wir da hinten auch noch Klebeband hinmachen. Genau, an die ist ja direkt kompliziert. Ecken. Ja, aber wir haben ja den guten Drachen Bob Ross. Ja, der holt uns jetzt hier schon, holt uns schon total ein? Nein, noch nicht. Na doch, er ist schon, wir müssen uns ranhalten. Du nimmst ja nicht in Hektik geraten. Nee, das ist eigentlich das Schlimmste beim Basteln, bei ja, allem genau. Eigentlich. Ja, dann fuscht man. Ja, dann fuscht man. Und dann muss man nochmal alles neu machen. Du legst jetzt das Tape. Ich mache hier mal Pause bei dem. Wir holen auf. Genau, hier wieder so wie eben das Tape unter die Ecke des Drachens legen. Ja. Ja. So, dass die Klebefläche wieder schön nach oben zeigt. Ja. Und dann das Tape umklappen. Und zwar, warum machen wir das überhaupt? Weil wir da gleich die Schnur befestigen. Genau, wir werden den Locher nehmen und da ein Loch reinmachen, reinstanzen. Sie müssen unbedingt an der gleichen Stelle sein, vielleicht können wir uns merken. Wir können die auch anzeichnen. Ha, was wir auch machen können ist, wir legen das Ganze einfach übereinander und lochen es auf einmal. Natürlich. Das ist hier wieder diese Symmetrie, die total hilft. Du legst es drunter und ich loche. Okay, los. Ein Loch. Zwei symmetrische Löcher. Hoffentlich reißen die nicht. Die halten schon. Die halten. So, sehr gut. Also, und jetzt muss man noch eine Schnur einfädeln. Gucken wir mal kurz, was bei YouTube passiert. And we're just gonna go boop. And we punch the hole in that side. And there you have it. A sled kite. All you have to do is put a line on it and fly it. Thanks for joining me today. I'm Cliff Quinn and good winds to you. Cliff war das also, Cliff, der uns das erklärt aber hat. Aber Cliff, guck mal, Cliff hat uns überhaupt nicht erzählt, wie wir die Schnur jetzt da befestigen sollen. In einem Video, was ich vorhin zur Recherche angeguckt hatte, waren das, glaube ich, so 1-2 Meter, die man da so zwischendrin hatte. Dass der Winkel ungefähr stimmt. Ich glaube, das können wir auch nach Augenmaß machen. So. Okay, jetzt liegt der Drache auf dem Boden und die Schlaufe ist befestigt. Und die Schnur ist dran. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ging schnell. Es war wirklich so leicht, wie in diesen ganzen YouTube-Videos beschrieben. Finde, hast du früher schon mal einen Drachen gebastelt oder ist es dein erster? Nein, das ist quasi mein zweiter. Ich habe schon mal einen Drachen gebastelt. Der Flugdrache Eddie, das ist der most famous Drache. Ja, das ist dieses Dreieck, dieses genau, bekannte, oder? Genau, dieses bekannte Dreieck. Dieser ist allerdings, muss ich leider sagen, beim ersten Flugversuch sofort in sämtliche Einzelteile zerfallen. Okay, hoffentlich passiert das bei dir nicht. Wir gehen jetzt mal raus und probieren den Drachen aus auf dem Tempelhofer Flugfeld. Das ist nicht allzu weit weg von unserem Radiobüro-Studio. Und gucken, ob selbst bei diesem Sturm und Regen und Wind der Drache irgendwie sich in die Luft erhebt. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Es ist fast schon Nacht. Auf jeden Fall dunkel, stürmisch, kalt, regnerisch. Und wir sind auf dem Tempelhofer Flugfeld, da wo kein Mensch gerade zu sehen ist. Außer wir. Nur wir. Und der Drache. Das ist Theresa Springer, die ist eigentlich Werklehrerin. Und jetzt wollen wir mal hier den Jungfernflug von diesem Drachen machen. Der ist hier so schön zusammenrollbar. Ist ein Sled-Drache. Fotos davon. Ich halte die Schnur, ja. Du hältst die Schnur und ich rolle den Drachen auf. Und, ah, schau. Jetzt wird er dann losgelassen. Nein, er fliegt schon fast. Ah, jetzt. Wie so ein wild gewordener Hund. Oh nein. Rast er durch die Luft. Ich habe hier aber auch ein bisschen zu viel in der Hand zu halten. Machen wir es doch mal andersrum. Genau. Also der Wind ist gar nicht so schwach hier, und aber eher so böenartig. Das ist natürlich echt ein bisschen bescheuert, das mitten in der Nacht zu machen, weil dann kann man nicht so gut Beweisfotos schießen. So, jetzt der zweite Versuch, ein bisschen koordinierter so. Wir machen mal die Schnur ein bisschen länger. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. So, Theresa ist jetzt ungefähr 10, jetzt mittlerweile 15 Meter weg. Okay, Start. Und der Drache, der eiert durch die Luft wie eine Acht, ganz wild geworden. Hört man ihn durch die Luft pfeifen und dann auf den Boden prallen? Also er ist noch nicht kaputt gegangen, aber so richtig fliegen tut er auch nicht. Wir resignieren jetzt also hier nochmal, aber so als Fazit, Resi, während wir zurücklaufen, ist nicht schwierig, das Ding zu bauen, nur schwierig dann auch einzustellen, dass es gut fliegt. Ja, und ich glaube, also es ist sehr einfach zu bauen, aber ich glaube Tatsache, der Fehler bei uns liegt an diesem Lot. Genau, das ist dann nicht ganz mittig und deswegen dreht er sich dann immer in eine Richtung und haut irgendwie ab. Das kann man aber besser tagsüber machen und deswegen gehe ich einfach am morgigen Tag nochmal aufs Tempelhofer Feld. Danke, Resi. Bitte, tschüss. Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen am Mittwochabend, die Drachenbastel-Ausgabe. Wir haben ja da einen gebastelt, der ist hier jetzt in meinem Rucksack. Und ich muss euch enttäuschen, die Resi, mit der ich den gebastelt habe, die ist jetzt leider nicht mehr mit dabei. Wir haben das gestern Abend noch ausprobiert, aber das Tempelhofer Feld bei Regen und Dunkelheit war nicht so richtig geeignet, beziehungsweise der Drache, der wollte nicht so richtig gut in der Luft fliegen. Deswegen habe ich ihn jetzt heute am nächsten Tag mitgenommen auf das Tempelhofer Feld nochmal, diesen ehemaligen Flughafen, auf dem wir ja schon öfters Sendungen aufgezeichnet haben. Die Chili Freaks haben sich hier getroffen, die Breaking Bad Candy Math Sendungen haben wir hier aufgenommen und mit dem Quadrocopter sind wir ja auch schon rumgeflogen. Dieser ehemalige Flughafen bietet Platz für sehr viele Dinge, unter anderem auch für den Hackerspace. Das ist eigentlich eine Wortschöpfung, kommt von Hackerspace, Hackerspace, und die Seabase, die ist so ein Hackerspace, wo sich Computernerds treffen und Sachen basteln, eigentlich ein abgestürztes Raumschiff. Und hier treffen sich aber die Computerhacker und gehen mit ihren Drachen in die Luft. Und die können mir wahrscheinlich auch noch helfen, den kleinen Drachen, den wir gestern gebastelt haben, in die Luft zu bringen. Wahrscheinlich muss man da noch was einstellen. Der Wind weht ein bisschen, die Sonne scheint, zwischendrin Wolken. Ich radle jetzt mal davor. Da vorne nämlich an der nördlichen Startbahn im Westen auf dem Tempelhofer Feld sehe ich schon ein paar Drachen kreisen. Das sind wahrscheinlich die Leute um Seven vom Hackerspace. Da radel ich jetzt mal hin. Bin ich hier richtig beim Hackerspace? Hallo? Jo, hi. Hi Moritz, ja, du bist hier richtig auf dem Hackerspace. Du bist Seven von der Seabase und du bist einer der Leute, die hier sich immer zum Drachensteigen treffen. Genau, wir sind halt regelmäßig hier, auf alle Fälle mal jeden Sonntag und ansonsten immer, wenn das Wetter es zulässt. Ja. Heute ist das Wetter so mittel, oder? Ja, wir haben heute zwischen 2 und 6 und dann haben wir drehend von Nord auf Nordwest und teilweise auch wieder Nordost. Da muss man schon so ein bisschen dran arbeiten am Kite. Und man darf hier einfach so fliegen, also rechtlich ist das hier erlaubt? Ja, das darf man. Man darf aber keine Leinen haben über 100 Meter Höhe. Okay. Schau mal, ich habe jetzt gestern mit der Resi, mit einer Freundin, die ist Werklehrerin, da haben wir zusammen einen Drachen gebaut. Das ist hier einfach ein Müllsack, eine Plastikplane. Sehr schön. Mit Klebeband, silbernem Klebeband, zwei Bambusstangen aus dem Blumenladen. Das Ganze hat, glaube ich, keine 2 Euro gekostet und eine alte Drachenschnur, die schon wieder ein bisschen verzwirbelt ist. Gestern haben wir versucht, den schon mal in die Luft zu lassen, dann hat er sich die ganze Zeit nur gedreht. Wollen wir es auch nochmal versuchen? Können wir gerne machen. Okay. Dieses Sled-Design, was sagst du zu dem? Ja, sehr simples Design. Das wird auch gerne auf Drachenfesten für Kinder angeboten. So Drachen bauen 1 Euro und dann sind die Kids glücklich. Ja. Genau, also jetzt geht Seven mit dem Drachen los. Jetzt die Startdistanz. Manchmal muss man ja immer so rennen, aber das sollte man hier eigentlich heute nicht müssen, wa? Okay. Und? Ja, er fliegt. Heute fliegt er, okay. Jetzt so vielleicht 10 Meter Leine. Dusch. Oh nein, jetzt ist er wieder in den Boden. Woran liegt es jetzt? Also jetzt müsste man eigentlich gucken, wie die Waage eingestellt ist. Das ist halt der Punkt, wo, also es sind die 2 Leinen, wo die Hauptleine angeknüpft ist. Und bei den Windstärken sollte man vielleicht noch einen kleinen Schwanz ranmachen, dann ist der Kite insgesamt etwas ruhiger. Wir probieren es jetzt einfach mal mit mehr Schnur, vielleicht ist der Wind oben etwas ruhiger. Okay, dann gehe ich jetzt mal zum Starten in die andere Richtung. So, jetzt ist die Leine bestimmt schon 30 Meter lang. Jetzt muss ich mit Mikrofon den Drachen in die Luft werfen. Ups. Jetzt ist aber doch einige Meter hoch und dieses selbstgebastelte Ding fliegt. Nicht so schlecht. Ich laufe jetzt mal zu Seelen vor. Jetzt ist es ein bisschen besser, wa? Ja, der Wind hat auch gerade etwas nachgelassen. Wir haben gerade so um die 2-3 Windstärken. Und da scheint der Drachen relativ gut zu funktionieren. Also mit einem Schwanz dran wäre er noch ein bisschen stabiler in der Luft. Und jetzt, ja, man muss schon so ein bisschen an dem Einliner ziehen und mal ein bisschen Leine geben, damit er wieder in die richtige Richtung geht. Der hat halt einen leichten Linksdrall. Aber wenn man die Leine locker lässt, dann geht er wieder ein bisschen nach rechts, ne? Also siehst, man kann den Einliner fast steuern hier. Stimmt, der Seelen zieht manchmal ein bisschen mehr, dass er dann wieder nach oben zieht. Insgesamt ist dieser Billigdrache, den wir selber gebaut haben, noch ein bisschen unstabil, aber jetzt fliegt er schon seit 1-2 Minuten. Immerhin, also ein Proof of Concept, das ist auf jeden Fall, es funktioniert, aus einem Müllsack und ein paar Bambusstangen und Klebeband und Schnur einen Drachen zu bauen. Das ist aber auch nur die Einstiegsdroge, oder? Ja, absolut. Ups, schau mal, schau. Jetzt sind ja hier auf dem Flugfeld Tempelhof noch einige andere Drachen unterwegs. Die gucken wir uns an und dann wollen wir auch mal versuchen, mit bisschen größeren Geräten hier durch den Wind zu düsen. D-Radio Wissen. Noch immer kreist da oben der Drache, den wir heute gebastelt haben, aus einer Plastikfolie, aus 2 Stücken Bambusholz und einer Drachenschnur und ein bisschen Klebeband. Aber jetzt, den starken Wind verkraftet er nicht so gut. Nee. Aber ohne Wind geht es auch nicht. Das ist halt dieser böige Wind hier auf dem Tempelhofer Feld. Ne? Da sind wir gerade und Fotos von unserem Drachen-Erstflug mit diesem selbstgebastelten Teil, die gibt es auf dieradiowissen.de und dann durchhangeln zu eine Stunde Netzbasteln oder bei Twitter, unser Account ist Netzbasteln. So, Simon, jetzt abgesehen von unserem Meisterwerk, was hier am Himmel rumgurkt wie eine wild gewordene Biene, gibt es ja hier auch ein paar andere Drachen, die schön in der Luft stehen. Es gibt hier dieses Eddy-Modell, das ist dieses klassische Dreieckige oder Viereckige. Das ist die klassische Raute, ne? Mit dem Clownsgesicht, den wir da drüben gerade sehen. Dann haben wir noch einen Schleierschwanz auf der anderen Seite eben gesehen, der ist gerade unten auf dem Rasen. Und dann sehen wir hier noch so einen blauen Drachen. Das sieht aus wie so ein japanischer Kampfdrache, so ein achteckiger oder sechseckiger, was das ist, ne? Mit den 2 Schwänzen dran. Die kann man auch sehr gut steuern, diese japanischen Kampfdrachen. Die wurden auch wirklich mal eingesetzt. Da haben halt japanische Dörfer untereinander Wettkämpfe durchgeführt. Da wurde die Leine dann mit Leim, mit Reisleim und Glasstaub beschmiert. Und dann ging es darum, den Drachen vom Gegner einzuwickeln und dann an der Leine zu ziehen und die Leine vom Gegner zu zerschneiden. Und dann ja, hat derjenige, der wessen Drachen als letzter oben war, gewonnen. Oder die Stadt hat dann gewonnen. So, was macht ihr hier aber wahrscheinlich nicht? Was macht ihr so auf dem Ackerspace? Einfach fliegen und die gute Luft genießen? Ja, wir fliegen ja hauptsächlich 4-Liner. Das sind halt Drachen, die halt so aussehen, als ob man 2 Dreiecke ineinander geschoben hat. Die Kites haben 2 Steuerleinen und 2 Bremsleinen. Und das sind so ein bisschen die Helikopter. Also wenn ein 2-Liner ein Flugzeug ist, dann sind die 4-Liner der Helikopter. Weil mit den 4-Linern kann man in der Luft stehen bleiben, man kann sich in der Luft drehen, man kann rückwärts fliegen, diagonal fliegen. Man kann damit eigentlich alles machen, was man möchte. Okay, so richtig Kunststücke. Wollen wir uns die vielleicht mal angucken? Da vorne stehen gleich 2 von deinem Flugzeughang, von deinem Drachenhangar sozusagen. Ja. Den selbstgebastelten Sled-Drachen, den machen wir an der Fahne fest. So, man sieht jetzt hier schon die Lenkgriffe, da hat man 2 so Stangen mit so Griffen, Moosgummigriffen dran und dann gehen halt 4 Leinen vor zu diesen Drachen. Die Leinen sind nicht allzu lang, vielleicht so 20, 30 Meter? Die Leinen sind genau 36,6 Meter lang. Das ist die internationale Länge für Teamflug, 120 Fuß. Weil alleine fliegen macht zwar Spaß, aber im Team fliegen macht auch viel mehr Spaß. Okay. Interessant, dann kann man so Choreografien und Formationen fliegen. Genau. Denke ich mir mal. Jetzt kommen wir näher an diese beiden Drachen dran. Das sind, wie Steven schon gesagt hatte, 2 so Dreiecke. Sieht aus wie so ein V auch ein bisschen. Ich glaube, am besten, ihr guckt euch ein Foto an, eine Stunde Netz bei die Radio Wissen oder Netzbasteln, der Twitter-Account. Davon mache ich Fotos von diesen beiden Drachen. Auf dem einen steht drauf Seabase und der ist nur schwarz. Der andere, der hat dann noch so einen eine grüne Applikation drin, ist so grau-weiß. Sehen auf jeden Fall ganz schön windschnittig aus. Dann gehen hier die beiden Schnüre ran. Von denen ist eine dicker und eine dünner, wa? Nein, sind beide, beide gleich dick. Also alle 4 Leinen sind absolut gleich. Das sind hier Laserline Gold Pro. Die haben eine Zugkraft von 40 Kilo halten die aus. Müssen nur absolut gleich lang sein, alle Leinen, dass man halt auch den Kite sehr präzise steuern kann. Ansonsten hat er hier ein paar so durchlässige Stellen. Du hast ja sogar Seabase draufgeschrieben mit durchlässigerem Stoff. Genau. Diese durchlässigen Stoffe, das ist die sogenannte Gase. Und die sind dafür da, dass man halt bei mehr Wind mit dem Kite fliegen kann. Es gibt Leichtwind-Kites, sogenannte SULs, Super Ultra Lights. Die haben gar keine Gase, aber die sind halt dann auch für Böen sehr, sehr anfällig. Die fliegt man bei maximal bis Windstärke 2. Diesen Seabase-Kite hier, der hat ein Einsatzgebiet zwischen Windstärke 2 und 4. Dann sehen wir hier noch auf der anderen Seite eine CE-Serie von Christopher Engel. Das ist so ein Manufacturer für Lenkdrachen, oder wie? Ja, das ist ein Berliner Designer, Kite-Designer, der auch schon seit 20 Jahren fliegt und sehr viel Erfahrung hat und sehr gleichmäßig die Mantelflächen verteilt, sodass halt bei Böen, Wind sehr ruhig in der Luft liegt. Okay. Dann sind diese Stangen hier noch dran. Das sind einfach so Fiberglasstangen oder ist das auch was Spezielles? Das sind Carbonstangen. Das hier sind gezogene Carbonstangen. Es gibt auch gewickelte Carbonstangen. Das hier ist eine dreilagige Carbonstange. Die sind 79 cm lang. Davon sind insgesamt in dem Kite 5 Stück verbaut. 3 Stück in der Leitkante und 2 in den Vertikalen. Und ja, je nachdem, was man für ein Einsatzgebiet hat, kann man zweilagige oder dreilagige oder auch sogar vierlagige Frames, also Stangen, Röhren, Pipes verwenden. Das ist also mal nur ein ganz kurzer Blick auf diesen Expertendrachen von Seven und von der Seabase hier auf dem Ackerspace bei einer Stunde Netzbasteln. Und nach der Musik, da wollen wir dann auch nochmal fliegen mit so einem richtigen professionellen Teil und gucken, wie sich das im Gegensatz zu unserem Selbstgebastelten durch die Luft bewegt. Bis gleich. Die Radio Wissen. So, jetzt ist er abgestürzt, unser selbstgebastelter Foliendrache. Aber ist eigentlich ganz gut geflogen. Auf alle Fälle. Also ihr solltet gleich noch den Bauplan im Netz mit veröffentlichen, weil das kann wirklich jeder zu Hause auf dem Küchentisch zusammenbauen und nach 5 Minuten hat man einen Kite, womit man auf alle Fälle einen Tag Spaß hat. Genau, also das haben wir gemacht. Jetzt hast du in die Luft geschubst und schon fliegt er wieder. Wir sind hier bei einer Stunde Netzbasteln noch auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und testen verschiedene Drachen, unter anderem den, für den es den Bauplan auf dieradiowissen.de gibt. Den hat man wirklich sehr schnell zusammengebaut, wie er schon in der Sendung gehört hat. Jetzt interessieren wir uns aber gerade noch ein bisschen mehr für die beiden Checker-Drachen von Seven, vom Ackerspace. Jetzt so insgesamt, warum, ihr seid ja irgendwie Hacker und hängt in der Seabase ab, da würde man ja eigentlich denken, ihr interessiert euch eher für Quadrocopter. Warum gehst du hier so oft aufs Tempelhofer Feld und machst dann sowas total Analoges? Vor 3 Jahren kam jemand auf die Idee, Mensch, die Nerds sitzen die ganze Zeit im Keller rum, die müssen eigentlich mal in die frische Luft. Hat 20 Kites bestellt in China, weil das Patent ist ausgelaufen. Wir konnten halt ein eigenes Design entwickeln. Ja, und irgendwie bin ich hängen geblieben. Es hat Suchtgefahr. Ne? Du kommst hier aufs Feld und hast erstmal Urlaub 2-3 Stunden und die Augen, die schalten einfach mal auf unendlich. Also sonst hast du immer irgendwelche Wände vor dir, auch wenn du in den Straßen bist oder draußen bist, im Café sitzt. Aber hier guckst du einfach in die Ferne und die Augen schalten auf unendlich. Das ist jedes Mal Urlaub hier draußen. Ja. Gibt es aber trotzdem schon auch so eine Netzszene um die Drachen, oder? Wo dann Leute sich so Designs hin und her schicken oder gute Orte empfehlen, Festivals organisieren? Ja, auf alle Fälle. Also der erste Anlaufpunkt für den deutschsprachigen Raum sollte das Drachenforum sein. Drachenforum.net oder so ähnlich. Ja, wenn jemand ein Forum mag, ist er da richtig aufgehoben. Wir haben für Berlin halt noch eine kleine Refkite-Community auf Google+. Auf Facebook sind einige Leute auch aktiv. Und ansonsten trifft man sich wahrscheinlich einfach hier beim Ackerspace an der nordwestlichen Startbahn. Genau, wir treffen uns jeden Sonntag hier. Wer gerne vorbeikommen möchte, ist gerne gesehen. Wir sind auf der Seite vom Tempelhofer Damm, nördliche Startbahn, westliche Seite, im Prinzip so schräg gegenüber vom Flughafengebäude. Okay. Und ansonsten einfach in die Luft gucken und da, wo es schön aussieht, da sind wir. Dann lass uns mal zeigen, wie schön es aussieht, wenn einer von deinen Refkites durch die Luft fliegt. Seven geht jetzt eben zu diesem Flock, der in der Erde steckt und lässt den, der für ein bisschen stärkere Windstärken geeignet ist, starten. Der liegt jetzt kopfüber und hups. Wir haben halt jetzt bei diesem Gerät 4 Leinen insgesamt. Oben hat man 2 Steuerleinen, unten 2 Bremsleinen. Und wer schon mal 2-Liner geflogen ist, der kann auch 4-Liner fliegen, weil ich starte jetzt einfach mal, ohne die Bremsleinen zu benutzen. Ich ziehe einfach die 2 Steuerleinen an und der Kite steigt. Ich habe jetzt einfach meine 2 Finger in die Handles eingehängt und jetzt fliege ich den 4-Liner wie ein 2-Liner. Das macht Spaß, ist aber jetzt nicht alles. Jetzt kommen die Bremsleinen dazu und jetzt sind wir vom Flugzeug in den Helikopter gestiegen. Jetzt können wir nämlich alles machen. Wir können rückwärts fliegen, rückwärts Steigflug, rückwärts halt Kurven fliegen. Wir können nach unten. Ein paar Zentimeter über dem Boden ist er dann abgebremst und der bewegt sich sehr majestätisch und langsam elegant durch die Luft wie so ein schickes Raumschiff. Also ich empfehle wirklich, die Fotos anzugucken von diesem schönen Drachen. Ja, was soll ich da jetzt noch drauf antworten? Ich glaube, es ist einfach wirklich jetzt hier nur das Ende der Sendung und wir empfehlen, das auch mal selber auszuprobieren, weil es ist wirklich was unglaublich Entspannendes im Herbst, viel Horizont zu sehen und hier so schöne Drachenchoreografien am Himmel zu erleben. Und damit verabschieden wir uns jetzt mal. Sevin, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Moritz, dass du mal vorbeigekommen bist. Und den Link zum Nachhören dieser Sendung und mit vielen anderen Links, zum Beispiel, wo man solche schöne Drachen kaufen oder wie man die selber basteln kann, den gibt es auf deradiowissen.de oder bei Twitter. Netzbasteln ist da unser Account und da freuen wir uns auch über Feedback. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Tschüss, sagt Moritz Metz. Bis dann. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.